Hallo und guten Tag. Ich bin Nina Herrmann, die Rednerin mit der Lizenz zum Entspannen. Meine Vorträge und Seminare liefern auf unterhaltsame Weise wertvolle Strategien für den Umgang mit Stress. Denn nicht der Stress macht uns krank, sondern die fehlenden Wege, gut und gesund mit ihm umzugehen. Woher ich diese Wege und Strategien kenne? Natürlich aus meinen zahlreichen Aus- und Weiterbildungen, aber vor allem, und das ist das Wichtigste, aus meinem eigenen Leben. Was genau passiert war, das erzähle ich gleich in meinem Kapitel über den Erfolgsfaktor Gelassenheit. Auf jeden Fall ist meine persönliche Erfahrung mein Antrieb Nummer 1. Denn mein großer Wunsch ist es, so viele Menschen wie möglich davor zu bewahren, auszubrennen und krank zu werden. Ich hätte mir in meiner Vergangenheit jemanden gewünscht, der mir leichte und einfache Wege zu mehr innerer Ruhe zeigt, der mich dafür begeistert, anders mit Stress umzugehen. Und so jemand möchte ich für Sie sein. Nina Herrmann, Erfolgsfaktor Gelassenheit. Wenn vom Erfolgsfaktor Gelassenheit die Rede ist, sollten wir erst einmal klären, was Erfolg eigentlich ist. Viele verbinden mit dem Begriff Erfolg Karriere und Reichtum. Per Definition ist Erfolg erst einmal das positive Ergebnis einer Bemühung oder auch das Erreichen eines selbstgesetzten Zieles. Dieses Ziel kann dabei für jeden anders aussehen. Für den einen ist es wirklich die steile Karriere, für den anderen das Häuschen im Grün und für den dritten ist es das Bewältigen eines Marathons. Ganz egal, wie Ihr Ziel aussieht, Sie wollen erfolgreich sein und Ihr Ziel erreichen. All Ihre Mühen sollen am Ende zu einem guten Ergebnis führen. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg ist die Gelassenheit. Schon wieder ein Wort, das wir erst einmal definieren müssen. Einige übersetzen es mit Gleichmut, andere verstehen darunter innere Ruhe. Allgemein lässt sich sagen, Gelassenheit ist die Fähigkeit, in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, die Fassung nicht zu verlieren und Dinge auch mal einfach hinnehmen zu können. Gelassenheit heißt auch, nicht alles persönlich zu nehmen. Dennoch bedeutet Gelassenheit nicht, alles schleifen zu lassen, den Kopf in den Sand zu stecken oder alles still zu erdulden. Gelassenheit ist immer voller Kraft. Sie wächst mit unseren Erfahrungen und schenkt uns die Macht über unser Gefühlsleben. Wenn wir gelassen sind, können wir negative Dinge leichter akzeptieren, ohne dadurch zu verbittern. Wir kommen raus aus der Opferrolle und gehen entschlossen unseren Weg. Gelassene Menschen haben mehr Verständnis für ihre Mitmenschen und nehmen nicht alles persönlich. So schützt uns die Gelassenheit vor schlechter Laune und schenkt uns mehr Energie und Lebenszufriedenheit. Und wo brauchen wir nicht überall Gelassenheit? Im täglichen Umgang mit unseren Kindern und Partnern, bei der Arbeit, wenn uns etwas Unvorhergesehenes widerfährt oder wenn wir im immer schneller werdenden Hamsterrad des Alltags ins Stolpern geraten. Gelassenheit? Schön wär's. Wir träumen zwar alle von mehr Gelassenheit, doch in der Realität schimpfen wir über den Stress, der uns das Leben schwer macht. Dabei ist Stress gar nichts Schlimmes. Im Gegenteil, die Stressreaktion ist ein uraltes, archaisches Verhaltensmuster mit nur einem Ziel: unser Überleben sichern. Bei unseren Vorfahren war der Sinn dieses Notfallsystems noch gut nachzuvollziehen. Gingen die Männer auf die Jagd und begegneten dabei einem Säbelzahntiger, wurden sie auch mal selbst zu Gejagten. Dann ging es ums nackte Überleben und es blieben nur zwei Möglichkeiten, Kampf oder Flucht. Die Entscheidung für eine der beiden Optionen wurde im Bruchteil einer Sekunde gefällt. Das ist auch heute noch so. Sehen wir als Fußgänger das herannahende Auto erst in letzter Sekunde, entscheiden wir blitzschnell, ob wir kämpfen oder fliehen. Im Idealfall lautet hier die Entscheidung Flucht. Damit Kampf oder Flucht eine Chance auf Erfolg haben, stellt unser Körper sich optimal darauf ein. Das Herz schlägt schneller, die Pupillen weiten sich, die Muskulatur wird angespannt, jede Menge Stresshormone fluten die Blutbahn, Energie wird freigesetzt und alles, was nicht gebraucht wird, wird gedrosselt, wie zum Beispiel die Verdauung. Das ganze System hat nur noch ein Ziel, das Überleben sichern. Nach überstandener Gefahr wird die Stressreaktion dann wieder zurückgefahren. Die Bewegung durch Kampf oder Flucht sorgt dafür, dass die Stresshormone im Blut wieder abgebaut werden. Unsere Vorfahren hatten dann noch den Marsch zurück zur Sippe und anschließend eine Erholungsphase bis zur nächsten Jagd. Gut mit seinen Kräften zu haushalten, war damals überlebensnotwendig. Doch wie sieht es heute aus? Wir sind nur selten in echter Lebensgefahr und doch gehört Stress inzwischen zu den größten Gesundheitsrisiken. Wie kann das sein? Das liegt daran, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir gerade nur unter großem Zeitdruck stehen oder ob unser Leben wirklich in Gefahr ist. Jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, wir sind einer Situation ausgeliefert und wissen nicht, wie wir sie bewältigen sollen, laufen in unserem Körper die gleichen Prozesse ab wie schon bei unseren Vorfahren. Leider ist unsere Welt in den letzten Jahrzehnten immer schneller und komplexer geworden und so haben wir nicht mehr nur hier und da mal eine Stresssituation, sondern viele Menschen stehen bereits chronisch unter Stress. Der Tag startet hektisch, dann werden panisch die Autoschlüssel gesucht, der Stau auf dem Weg zur Arbeit gefährdet den Zeitplan, das Arbeitspensum steigt, ständige Unterbrechungen frustrieren und ganz nebenbei machen wir uns auch noch Sorgen um die pflegebedürftige Mutter, den kranken Freund oder das Kind ohne Ausbildungsplatz. Von Gelassenheit weit und breit keine Spur. Stattdessen mehrmals täglich alle Systeme bereit für Kampf oder Flucht. Hinzu kommt, dass wir auf den Stress nicht mehr so reagieren können wie unsere Vorfahren. Wir können dem Kampfimpuls nicht einfach folgen und dem Chef, der uns gerade noch mehr Arbeit aufhalst, einfach einen reinhauen. Oder aus einem unangenehmen Gespräch, das uns zusetzt, einfach fliehen. Und nach einem harten Arbeitstag sagt uns der innere Schweinehund auch noch, dass wir nun wirklich einen Abend auf dem Sofa verdient haben. Dabei bräuchten wir alle jeden Tag viel mehr Bewegung, denn das viele Sitzen hält auch den Stresshormonspiegel oben. Unsere Vorfahren haben sich nach der Gefahr eine Ruhepause gegönnt. Doch was machen wir? Wir hetzen auch am Wochenende durch die Welt und versinken im Freizeitstress, anstatt uns wirklich zu erholen. Kein Wunder also, dass unser Gesundheitssystem Jahr für Jahr Milliarden für die Behandlung stressbedingter Erkrankungen ausgibt und dass die psychischen Erkrankungen immer mehr auf dem Vormarsch sind. Die logische Konsequenz: Stress steht dem Erfolg im Weg. Drei Gründe, warum der Stress dem Erfolg im Weg steht. Grund Nummer 1. Stress macht dumm und bremst die Kreativität. Ja, das klingt hart, aber es ist so. Natürlich schrumpft der IQ nicht, wenn wir Stress haben, aber wir können einfach nicht mehr so logisch denken. Viele merken das an Wortfindungsstörungen, wenn uns der Begriff auf der Zunge liegt, aber wir einfach nicht drauf kommen, wie es heißt. Oder wenn man unter großem Zeitdruck etwas erledigt. Typische Reaktionen der anderen sind dann: Warum hast du denn daran nicht gedacht? Oder hättest du mich einfach vorher gefragt? Wenn sie Glück haben, geht es dabei nur um Kleinigkeiten. Wenn sie Pech haben, versieben sie damit den ganz großen Auftrag. Wie Mark Twain schon so schön sagte, das Gehirn ist eine wunderbare Sache. Es funktioniert vom Augenblick der Geburt an bis zu dem Moment, wo du aufstehst, um eine Rede zu halten. So ein Blackout macht besonders deutlich, wie Stress unseren Verstand blockiert. Im hektischen Alltag finden wir den Schlüssel nicht. Wir wissen nicht mehr, in welchem Ordner wir etwas abgelegt haben. Wir vergessen Termine oder verwechseln die einfachsten Dinge. Wir fühlen uns überfordert. Tatsächlich ist im Stress die rechte Gehirnhälfte, die verantwortlich für Emotionen ist, aktiver als die linke Gehirnhälfte und die ist verantwortlich für die Logik. Sie können die Aktivität der beiden Gehirnhälften wieder ins Gleichgewicht bringen, indem sie sich regelmäßig gezielt entspannen. Für zwischendurch helfen schon kleine Übungen, wie zum Beispiel erst mit der linken und dann mit der rechten Hand eine liegende 8 in die Luft zu machen und dabei ruhig und tief zu atmen. Denken wir noch einmal an unsere Vorfahren, an Kampf und Flucht. Wenn es um das nackte Überleben geht, dann bleibt keine Zeit mehr, um nach der besten, schönsten, beliebtesten oder effektivsten Lösung zu schauen. Man wählt das Einfachste und Nächstliegende, denn zum Nachdenken bleibt keine Zeit. Sind wir heute im Stress, dann bremst das unsere Kreativität. Lösungen können so nur schwer gefunden werden und wenn, dann vermutlich nicht direkt die allerbeste. Zu allem Übel startet damit oft ein Teufelskreis, denn diese Blockaden im Gehirn sorgen für Fehler, Verzögerungen und Konflikte. Es entstehen dadurch weitere Stressmacher, die uns am Tag den Alltag noch mehr erschweren und in der Nacht den Schlaf rauben. Alles in allem kann man sagen, dass es viel schwerer ist, erfolgreich an sein Ziel zu gelangen, wenn der Stress einem Logik und Kreativität raubt. Hinzu kommt, dass Stress sich überträgt. Genau wie Schnupfen ist auch Stress ansteckend. Das Ganze passiert über die Spiegelneuronen. Sie kennen das. Gähnt Ihr Gesprächspartner, dann gähnen Sie plötzlich auch. Dass das so ist, hat seinen Grund. Wir sorgen dadurch für eine Anpassung an unser Umfeld. Für unsere Vorfahren war das lebenswichtig. Hat damals jemand gegähnt, dann diente das auch der eigenen Sicherheit und dem Zusammenbleiben der Gruppe. Würden nur Einzelne schläfrig werden und eine Pause machen, andere dagegen zum Beispiel weiterziehen, wäre die Gefahr groß, allein zurückzubleiben. Umgekehrt kennen wir es auch, dass es uns unangenehm ist, wenn unser Gegenüber eine Sonnenbrille trägt und wir ihm im Gespräch nicht in die Augen sehen können. In dem Fall haben die Spiegelneurone schwer und das gibt uns im Gespräch ein komisches Gefühl. Wir passen uns also unseren Mitmenschen an, um das Miteinander zu erleichtern. Spannend dabei ist, dass wir immer eher die Emotionen vom Rang höheren übernehmen. Vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie sich nach manchen Begegnungen nervös oder deprimiert fühlen, obwohl es dafür keinen wirklichen Grund in Ihrem Leben gibt. Dann haben Sie diese Emotionen vermutlich aus einem Gespräch oder einer Begegnung mitgenommen. Auch Stress geben wir durch unsere Mimik und Gestik an andere weiter oder übernehmen ihn von anderen. Insbesondere im Berufsleben ist dies ein nicht zu unterschätzender Punkt. Kunden und Kollegen, die, wenn auch unbewusst, spüren, dass sie gestresst sind, werden sicher nicht gerne mit ihnen arbeiten. Und ein Chef, der dauernd im Stress ist, steckt damit sein Team an. Und das kann weitreichende Folgen haben. Ist der Stresspegel nämlich sehr hoch, dann werden die Spiegelneuronen schwächer. Das klingt jetzt gut? Mitnichten. Denn wenn die Spiegelneuronen schwächer sind, dann heißt das für uns, dass wir weniger empathisch sind. Wir können uns nicht mehr gut in andere einfühlen und das Verständnis für unsere Mitmenschen nimmt massiv ab. Wir können weniger gut lernen und sind weniger kreativ. Da haben wir es wieder. Und damit sinkt nicht nur unsere Leistungsfähigkeit, sondern auch unsere Motivation und damit auch die Chance auf den Erfolg. Natürlich ist es trotzdem machbar, erfolgreich zu sein. Vielleicht wäre es gelassener, zwar einfacher und schneller gegangen, aber es ist nicht unmöglich. Und was, wenn Sie bereits erfolgreich sind? Ist Ihnen der Erfolg dann auf Dauer sicher? Grund Nummer 2. Stress wirft uns aus der Erfolgsspur. Auch wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben oder nur noch wenige Schritte vom Ziel entfernt sind, kann der Stress Ihnen übel mitspielen. Nämlich dann, wenn Sie die Zeichen Ihres Körpers zu lange ignorieren. Ihr Körper sendet Ihnen nämlich immer wieder Signale, wenn es ihm zu viel wird. Kopfschmerzen, Ohrgeräusche, Sodbrennen, Infektanfälligkeit. Da kann alles dabei sein. Das Problem dabei ist, dass wir die Zeichen in der Regel nicht zu deuten wissen. Wir schieben es erstmal auf das Wetter, das Alter, die aktuelle Grippewelle oder unsere Veranlagung. Das Ganze ist ein schleichender Prozess, den ich am eigenen Leib erlebt habe. Ich hatte gerade meinen Traummann gefunden und schneller als wir gucken konnten, war auch schon unser Sohn unterwegs. Bei aller Freude hieß es nun Veränderung. Wir bauten seine Wohnung um, ich zog zu ihm, ich wurde von der Vollzeitangestellten mit eigenem Einkommen zur Hausfrau und Mutter und fühlte mich plötzlich finanziell abhängig von meinem Mann. Hobbys veränderten sich, der Freundeskreis veränderte sich, der ganze Alltag veränderte sich. Natürlich war vieles davon wunderschön und ich war wirklich glücklich. Doch heute weiß ich, dass diese vielen Veränderungen auch Stress bedeutet haben. Die finanzielle Abhängigkeit war für mich zum Beispiel ein großes Thema. Für meinen Mann war es völlig selbstverständlich, dass er uns versorgte. Und er zeigte mir auch mal den Vogel, wenn ich im Geschäft den Pullover schnell wieder zurückhing, nachdem ich auf den Preis geschaut hatte. Ob wir eine Situation als Stress erleben oder nicht, ist immer etwas sehr Subjektives. Ich weiß aus meiner jahrelangen Arbeit mit den unterschiedlichsten Gruppen, dass die finanzielle Abhängigkeit vom Partner oft erst einmal Unbehagen auslöst und es Zeit braucht, sich daran zu gewöhnen. Es gibt aber auch Menschen, die damit gar kein Problem haben. Egal zu welcher Gruppe Sie gehören, jeder Stress ist erst einmal berechtigt. Ein weiterer Stressfaktor in dieser Zeit war aber auch, dass wir mit meinen Schwiegereltern unter einem Dach lebten. Meine Schwiegermutter und ich, sagen wir mal, harmonierten nicht besonders gut miteinander. Und das setzte mir extrem zu. In meinem Kopf hatte ich ein Bild von einem harmonischen Miteinander der Generationen. Doch es kam ganz anders. Es gab heftige Konflikte und ich hatte irgendwann große Angst, dass unsere Ehe dem nicht standhalten würde. Finanziell abhängig, die eigene Wohnung und den festen Job aufgegeben, ein Baby auf dem Arm. Da kommen Ängste auf. Was, wenn das hier alles in die Brüche geht? Glücklicherweise hat mein Mann sich felsenfest auf meine Seite gestellt und wir sind ausgezogen. So langsam kam wieder Ruhe in mein Leben, doch der viele Stress hatte bereits Spuren hinterlassen. Dann kam noch unsere große kirchliche Hochzeit. Doch nach diesem durchaus positiven Stress, der Vorfreude und der fantastischen Feier, kam dann endlich die Quittung. Ich war plötzlich ständig erkältet. Ich hatte Magen-Darm-Infekte, war erschöpft und Narbenwasser hatte ich auch gebaut. Natürlich kam das nicht alles auf einmal und so schob auch ich vieles erstmal auf das Wetter, die Hormone oder die Grippewelle. Dann kam der Punkt, an dem klar war, dass es so nicht weitergehen kann. Ich stand morgens schon heulend auf, weil ich nicht wusste, wie ich den Tag schaffen sollte. Unseren Sohn versorgen, einkaufen gehen. Das alles funktionierte zwar irgendwie, aber ich war ständig erschöpft und immer den Tränen nah. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich auf dem Sofa saß und nicht wusste, wie ich die leere Kaffeetasse zur Spülmaschine bringen sollte. Einfach alles war zu viel. Eine Kur mit ganz viel Zeit für mich, mit jeder Menge Bewegung und Zeit für tiefe Entspannung hat mir im ersten Schritt aus dieser Krise geholfen. Aber auch die Begleitung durch sehr liebe und kompetente Menschen, die mich in meiner Situation verstanden haben, war sehr wichtig für mich. Rückblickend kann ich sagen, dass das zwar keine schöne Zeit war, aber eine, die mich unendlich viel über Stress hat lernen lassen. Durch diese Erfahrung kann ich heute gut verstehen, wie es Menschen im Stress geht, und mein Ziel ist es, Ihnen so eine dunkelgraue Zeit in Ihrem Leben zu ersparen. Mein Glück war damals, dass ich in der Elternzeit war. Würde mir so etwas jetzt als Stress- und Entspannungsexpertin passieren, dann wäre das nicht nur höchst verwunderlich, und über den Image-Schaden möchte ich gar nicht nachdenken, sondern es wäre auch eine extreme Bedrohung meiner Selbstständigkeit. Denn wenn ich als sogenannte Einzelkämpferin für 3 bis 6 Monate mit einem Burnout ausfalle, dann kann das für mich das berufliche Aus bedeuten. Doch auch für Angestellte ist so ein Burnout kein Spaß. Nicht nur, dass es ihnen gesundheitlich nicht gut geht. Hier kommen auch finanzielle Sorgen dazu. Denn je nach Verdienst kann es mit dem Krankengeld eng werden. Dann kommt zur Krankheit auch noch Existenzängste. Je nach Betrieb stellt sich auch immer die Frage, wie es weitergehen wird. Wie reagieren die Kollegen? Kann ich nach meinem Ausfall wieder weitermachen wie bisher? Werde ich wieder voll belastbar sein? Und auch wenn Sie mit dem Begriff Erfolg nicht die große Karriere verbinden, dann aber vielleicht das Häuschen im Grünen, eine gute Ausbildung für Ihre Kinder oder eine Traumreise. Dann können die Stressfolgen Sie aus der Erfolgsspur werfen, nämlich wenn das Geld knapper wird oder Ihre Gesundheit Sie einschränkt, das Leben zu leben, das Sie sich erträumt haben. Wenn es richtig hart kommt, sind Sie psychisch so schwer erkrankt, dass eine Rückkehr ans Arbeitsleben nicht mehr möglich ist und Sie zum Frührentner werden. Das sind nur krasse Einzelfälle, meinen Sie? Mitnichten. Psychische Erkrankungen sind laut der Statistik der Rentenversicherung der häufigste Grund für ein unfreiwilliges, vorzeitiges Ausscheiden aus dem Beruf, noch vor Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen. Über 40% der Frühverrentungen gehen auf psychische Erkrankungen zurück und die Betroffenen sind im Durchschnitt gerade mal 49 Jahre alt. Urteilen Sie selbst, welche Lebensqualität ein Betroffener für den Rest seines Lebens noch hat, wenn er seelisch so krank ist, dass er nicht mal mehr arbeitsfähig ist. Auch für Arbeitgeber ist das Ganze ein ernstes Thema, denn Mitarbeiter, die mit 49 in Frührente gehen, bedeuten einen extremen Know-how-Verlust. Und so steht Stress nicht nur dem persönlichen Erfolg des Einzelnen, sondern auch dem eines Unternehmens schnell im Weg. Das Thema Frührente und verminderte Lebensqualität führt uns direkt zu These Nummer 3. Grund Nummer 3. Stress verhindert den Genuss. Hatten Sie schon mal einen richtig stressigen Abend, den Sie in vollen Zügen genossen haben? Nein, ich auch nicht. Stress und Genuss passen einfach nicht zusammen. Selbst positiven Stress wie eine Achterbahnfahrt bezeichnen wir nicht als Genuss, sondern vielmehr als Spaß oder Energiekick. Wirklicher Genuss hat immer etwas mit Ruhe zu tun. Ein gemütlicher Abend, gute Gespräche, gutes Essen, etwas, das unsere Sinne anspricht. Genuss ist immer in der Gegenwart, während wir im Stress überall sind, nur nicht im Hier und Jetzt. Genuss braucht Zeit, oder können Sie ein hektisch hinuntergeschlungenes Essen genießen? Für Genuss brauchen wir Aufmerksamkeit. Wir können nicht mal eben nebenbei etwas genießen. Stress raubt uns Energie, aber ein genussvoller Augenblick stärkt unsere Seele und gibt uns neue Kraft. Sie sehen, Stress und Genuss sind gegensätzlich und damit verhindert andauernder Stress den Genuss Ihres Erfolges, im Grunde sogar den Genuss des Lebens an sich. Stress kann den Genuss sowohl körperlich als auch seelisch verhindern. Menschen mit Depressionen zum Beispiel fällt es extrem schwer, Freude zu empfinden. Es kann aber auch sein, dass körperliche Beschwerden ihnen den Genuss erschweren. Wer schon mal unter Kopfschmerzen gelitten hat, der weiß, dass einem das den schönsten Abend vermiesen kann. Wie ist das erst mit chronischen, also dauerhaften Schmerzen? Auch im Alltag, vielleicht noch während Sie auf Ihr Ziel hinarbeiten, sorgt Stress dafür, dass wir zum Beispiel unseren Urlaub oder kleine Auszeiten oft gar nicht richtig genießen können. Schuld daran ist eines unserer Stresshormone, nämlich das Cortisol. Geraten wir in Stress, wird zunächst Adrenalin ausgeschüttet. Dann folgt das Cortisol, das den Körper vor den ungünstigen Folgen einer zu langen Hochaktivierung durch Adrenalin schützen soll und gleichzeitig für eine erhöhte und länger anhaltende Wachsamkeit auf einem etwas niedrigeren Niveau sorgt. In Lebensgefahr eine sinnvolle Reaktion. Gleichzeitig wirkt Cortisol entzündungshemmend, was für unsere Vorfahren ebenfalls extrem hilfreich war. Denn die Gefahr einer Verletzung und einer anschließenden Entzündung der Wunde war natürlich sehr hoch, wenn gerade der Säbelzahntiger hinter ihm her war. Folgen auf die Stressreaktion, die notwendige Bewegung und Entspannung, reguliert sich der Cortisolspiegel wieder. Da dies in unserer heutigen Zeit jedoch leider selten der Fall ist, haben viele Menschen einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel. Die Folge: Wenn ich jemanden frage, wie sein Urlaub war, dann höre ich nur allzu oft dieselbe Antwort. Ach, hör bloß auf, die ersten Tage lag ich nur krank im Bett. Kommt Ihnen das bekannt vor? Die Erklärung für dieses Phänomen ist ganz einfach, denn durch die Entspannung konnte der Cortisolspiegel endlich sinken. Entzündungen wurden nicht mehr unterdrückt und schon war die Krankheit da. Und das in der schönsten Zeit des Jahres. Für mich persönlich einer der Top-Gründe, sich regelmäßig zu entspannen, denn wer will schon im Urlaub krank sein? Ist Ihr Stresspegel und damit der Cortisolspiegel auf Dauer hoch, dann hat das mit der Zeit aber noch weitere Auswirkungen auf Ihre Gesundheit, denn Sie laufen damit in die katabole Falle. Katabol bedeutet, dass Ihr Körper Eiweiß abbaut. Ist Ihr Körper erst einmal katabol geworden, vergreift er sich an den Eiweißvorräten der Muskeln und dann am Immunsystem. Die Folge? Ihr Immunsystem wird immer schwächer, sodass Sie auch im normalen Alltag ständig mit Infekten zu tun haben. Nachdem anfangs die Cortisolproduktion gesteigert wird, kann es am Ende aber sogar zu einem Cortisolmangel kommen. Der Körper blockiert dann die Produktion immer mehr und auch das hat natürlich extreme Auswirkungen auf die Gesundheit. So ist das Immunsystem dann extrem schwach und es kommt schneller zu Allergien. Da Cortisol aber auch an verschiedenen Stoffwechselvorgängen beteiligt ist, sind gleichzeitig noch viele weitere Körpervorgänge beeinträchtigt. Antriebsschwäche und Mattigkeit sind typische Auswirkungen. Krank und antriebsschwach, viele Arztbesuche, das klingt nicht nach Erfolg, Genuss und Lebensqualität. Dabei haben wir beim Begriff Erfolg doch alle mindestens ein gemeinsames Ziel. Wir wünschen uns, dass wir am Ende unseres Lebens sagen können: Das war schön. Auf ein erfülltes, zufriedenes Leben zurückblicken können, das wäre ein echter Erfolg. Und dazu gehören Gesundheit, Genuss und Lebensqualität. Erfolg ist bunt und Stress gehört dazu. Jetzt haben wir ganz viel über die negativen Seiten und Auswirkungen von Stress gehört. Ich möchte aber nicht, dass Sie Stress zu einem Feind erklären und ihn nur noch fürchten. Sehen Sie Stress vielmehr als Ihren Freund und so, wie Sie auch einen sehr, sehr guten Freund nicht 24 Stunden am Tag um sich haben wollen und ab und zu auch mal Grenzen setzen müssen, so sollten Sie auch mit Stress umgehen. Stress ist nicht gerade förderlich für den Erfolg, aber nur dann, wenn Sie nicht wissen, wie Sie ihn in seine Schranken weisen können. Wie heißt es so schön? Die Dosis macht das Gift. Darum ist es wichtig, den Stress dort, wo es geht, zu reduzieren, gut mit ihm umzugehen und immer wieder für einen Ausgleich und gute Pausen zu sorgen. Sie dürfen sogar dankbar für Stress sein. Ohne Stress hätten wir alle einen Zustand der ewigen Ruhe und den brauchen wir nicht schon zu Lebzeiten. Außerdem sorgt Stress Tag für Tag dafür, dass Sie überleben und Ihren Alltag meistern. Schnelles Ausweichen, den Bus noch erwischen und extreme Leistungsfähigkeit wären ohne Stress nicht möglich. Stress versetzt Sie in die Lage, Herausforderungen zu meistern. Also bitte keine Angst vor dem Stress haben, denn das wäre sogar für Ihre Gesundheit fatal. Studien aus den USA haben bewiesen, dass die Menschen, die Angst haben, durch Stress krank zu werden, schneller erkranken als die, die Stress einfach hinnehmen. Sehen Sie Stress daher als Ihren Beschützer und Energiespender. Selten sind wir so extrem leistungsfähig wie mit einem Abgabetermin im Nacken. Ich kenne das aus meinem Alltag nur zu gut. Ich weiß manchmal monatelang im Voraus, was ich bis zu einem bestimmten Termin machen muss. Und jedes Mal nehme ich mir vor, schon Wochen vorher fertig zu sein. Aber wann fange ich mit der Arbeit an? Kurz vorher. Die Zeit wird knapp. Ich werde so manches Mal richtig hektisch, aber ich schaffe es. Und das sogar mit einem richtig guten Ergebnis. Da danke ich meiner Stressreaktion, dass sie mich das schaffen lässt. Und damit wird noch etwas deutlich. Erfolgserlebnisse haben wir eben nicht in der totalen Entspannung. Wenn Sie etwas erreichen wollen, dann reicht es nicht aus, wenn Sie gelassen und entspannt sitzen bleiben und einfach abwarten. Erfolg hat also mit Anstrengung, Druck und Stress unmittelbar zu tun. Für den Erfolg braucht es also sogar Stress. Es geht am Ende nicht darum, den Stress komplett zu vermeiden, sondern darum, den Stress besser zu dosieren, ihn zu kontrollieren und gelassen mit ihm umzugehen. Sorgen Sie für einen stetigen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Energieverbrauch und Energietanken. Das Ziel ist eine gesunde Balance, denn dann ist auch Ihr Leben im Gleichgewicht. Balance ist übrigens nicht gleichbedeutend mit Monotonie. Stressige Zeiten gehören genauso zum Leben dazu wie Zeiten, in denen Sie sich treiben lassen und das süße Nichtstun genießen. Wichtig ist nur, dass es sich immer wieder ausgleicht, dass nicht die eine Seite bis zum Anschlag ausgereizt und die andere nur mal kurz angetippt wird. Mathematisch kann man das ganz vereinfacht so rechnen. Wenn Sie von den 24 Stunden des Tages 8 Stunden mit Schlafen verbringen, dann sollten die übrigen 16 Stunden gleichmäßig aufgeteilt sein in 8 Stunden Hektik, sich ärgern, unter Druck stehen oder unzufrieden sein und 8 Stunden lang glücklich, entspannt, zufrieden und fröhlich sein. Werfen Sie mal einen Blick auf Ihren Alltag. Geht die Rechnung auf? Entspannter und gelassener. So geht's. Um mit Stress besser fertig zu werden, haben Sie 3 verschiedene Punkte, an denen Sie ansetzen können. Dr. Albert Ellis hat dies in seinem ABC-Modell zusammengefasst. A steht für den Auslöser, auf Englisch das Activating Event. B, das steht für Ihre Bewertung, also im Englischen die Beliefs. Und C, das steht für die Konsequenz, was ja im Englischen mit C geschrieben wird. Egal, was Sie gerade stresst, es gibt immer A, B und C. Ein Beispiel. A, die Situation, Sie überlegen, mit dem Flugzeug zu verreisen. B, Ihre Gedanken, Ihre Bewertung. Sie fürchten, dass das Flugzeug abstürzt. Und C, daraus folgt die Konsequenz, dass Sie spüren, wie sich allein bei dem Gedanken Ihr Puls beschleunigt und Sie ganz nervös werden. Das Gute ist, je nach Situation können Sie immer wieder einen der 3 Punkte verändern und beeinflussen. Bei diesem simplen Beispiel können Sie entweder eine andere Reisemöglichkeit wählen, A, Ihre Flugangst durch eine Therapie überwinden, B, oder zumindest den Stress bewältigen, indem Sie eine Entspannungstechnik anwenden, das wäre C. Schauen wir uns die 3 Punkte nun einmal etwas genauer an, damit Sie noch besser verstehen, wie Sie mit dem ABC Ihren Stress besser bewältigen können. Wenn Sie das A, also den Auslöser, betrachten, kommt es erst einmal darauf an, auch wirklich den wahren Auslöser, also die wirkliche Ursache für Ihren Stress, zu identifizieren. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem Bein und es kommt jemand, der Sie schubst. Sie fallen hin. Dann spüren Sie als Auswirkung den Schmerz durch den Sturz. Doch was ist jetzt der Grund für diesen Sturz? Derjenige, der Sie geschubst hat? Oder vielmehr die Tatsache, dass Sie dummerweise nur auf einem Bein gestanden haben? Im Alltag erleben wir das ganz häufig. Jemand geht uns so richtig auf die Nerven mit einer Frage, aber dass es uns stresst, liegt im Grunde nicht an dem Fragesteller, sondern an der zu kurzen Nacht, dem Ärger auf dem Weg zur Arbeit oder daran, dass wir gerade mit Kopfschmerzen zu kämpfen haben. Schauen Sie darum immer genau hin, was der wahre Auslöser für Ihren Stress ist. Einige Stressmacher lassen sich ganz leicht festmachen. Ein schwelender Konflikt mit einem Freund, der unbequeme Bürostuhl, der Rückenschmerzen verursacht, Unordnung oder ständiger Zeitdruck. Da heißt es dann, Lösungen finden. Das kann einfach ein neuer Stuhl sein, ein besseres Zeitmanagement, ein Mediator, der im Streitfall vermittelt oder auch ein besseres Ordnungssystem für weniger Suchen und Fluchen. Vieles könnte übrigens gelöst werden, wenn es nur endlich mal angesprochen werden würde. Zum Beispiel, indem Sie in der Familie ein paar Regeln aufstellen oder Ihren Chef oder Kollegen um etwas Unterstützung bitten. Es gibt aber auch Stressmacher, die nicht so einfach abgestellt werden können. Unsere Denkmuster verändern. Sorgen um den Sohn, der in der Schule auf der Kippe steht. Die Kollegin ist krank und muss vertreten werden. Dabei haben Sie mit Ihren Aufgaben schon mehr als genug zu tun. Mit dem Partner läuft es gerade nicht so richtig rund. Ihre Tochter ist in der Trotzphase oder Pubertät und treibt sie in den Wahnsinn. Solche Stressmacher können Sie nicht einfach abstellen. Aber Sie können an Punkt B ansetzen und Ihre Bewertung der Situation verändern. Der antike Philosoph Epiktet erkannte schon vor 2000 Jahren, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern unsere Sicht der Dinge. Und damit spielt im Umgang mit Stress die Bewertung einer Situation die absolute Schlüsselrolle. Wir nehmen eine Situation wahr und dann interpretieren und beurteilen wir sie. Wie unsere Bewertung ausfällt, hat mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun. Unsere Erziehung, unser Temperament und unsere bisher gemachten Erfahrungen spielen dabei eine große Rolle. Dennoch ist es möglich, die Sicht auf die Dinge zu verändern. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Zugegeben, die Bewertung zu verändern, ist der schwierigste der drei Punkte des ABC-Modells. Aber wenn Sie das schaffen, dann ist der Effekt ganz enorm und Sie spüren Erleichterung, aber vor allem viel mehr Freude am Leben. Eine hilfreiche Strategie ist es, die Perspektive zu verändern. Diese Technik nennt man Reframing. Frame ist Englisch und bedeutet Rahmen. Es geht also darum, der Situation einen neuen Rahmen zu verleihen, den Blickwinkel zu verändern. Das schaffen Sie, indem Sie sich selbst gute Fragen stellen. Zum Beispiel diese hier. Wie werde ich in einer Woche oder in einem Jahr oder auch in 10 Jahren über diese Sache denken? Ich selbst nutze diese Frage häufig, wenn unser Sohn mich gerade auf die Palme bringt, weil er bockig ist und nicht auf mich hört. Die Vorstellung, wie ich das Ganze wohl in 10 Jahren beurteilen werde, macht mir dann sehr schnell deutlich, dass es im Grunde nur Nichtigkeiten sind, über die ich mich gerade aufrege. Irgendwann werden das alles lustige Anekdoten aus seiner Kindheit sein, die ich, und das wird dann ihn auf die Palme bringen, auf Familienfeiern zum Besten gebe. Wie weit Sie für Ihre persönliche Situation gedanklich in die Zukunft gehen, das kommt immer ganz auf die Situation an. Manchmal reicht auch schon der nächste Tag oder der nächste Monat. Probieren Sie es einfach mal aus. Eine andere Möglichkeit ist, sich zu fragen, was jetzt noch schlimmer wäre. Sie kennen ja den schönen Ausspruch, schlimmer geht immer. Die pubertierende Tochter zickt rum, schlimmer wäre es, wenn sie Drogen nehmen würde. Der Job nervt, schlimmer wäre es, wenn sie arbeitslos wären. Auch diese Betrachtungsweise kann so manchen Stress relativieren. Oder Sie fragen sich mal, was würde ich jemand anderem raten, der in dieser Situation steckt? Sie kennen das sicher, dass uns für andere immer schnell eine gute Lösung einfällt, nur für uns selbst nicht. Nutzen Sie dieses Phänomen, um eine Lösung zu finden. Das hilft mehr als langes Jammern, warum so etwas immer ausgerechnet Ihnen geschieht. Eine andere Frage lautet, habe ich so eine Situation schon einmal bewältigt? Und wie habe ich das geschafft? Machen Sie sich Ihre Stärken und Fähigkeiten bewusst und legen Sie den Fokus auch hier auf die Lösung anstatt auf das Problem. Schauen Sie auch mal drauf, wie Sie an einer Situation Positives sehen können. Was kann daran gut sein? Was kann ich daran Positives entdecken? In einem meiner Seminare sollten die Teilnehmer sich eine Alltagssituation überlegen, die immer wieder nervt oder stresst und dann für sich die verschiedenen Fragen für neue Perspektiven beantworten. Eine Teilnehmerin erzählte, dass ihr Mann immer mit dreckigen Schuhen vom Taubenfüttern wiederkommt und dann durch die frisch gewischte Küche geht. Sie fragte mich völlig verwundert, was daran denn bitte schön noch positiv sein soll. Fällt Ihnen dazu etwas ein? Meine Antwort war, naja, das Gute ist doch, dass er zwei gesunde Füße hat. Wir mussten dann alle herzhaft lachen, aber genau das ist doch ein super Ergebnis. Wieder mehr Lachen und Leichtigkeit in den Alltag bringen, indem wir auch mal etwas veralbern und ins Komische ziehen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, wichtig ist natürlich, dass die Frage zu Ihnen, aber auch zu der Situation passen muss. Wenn es um existenzielle und sehr emotionale Situationen geht, dann passen manche Fragen so gar nicht oder wären sogar absolut unangebracht. Wenn jemand lebensbedrohlich erkrankt, sollten Sie ihm nicht versuchen zu helfen, indem Sie sagen, nun überleg doch mal, was wäre denn jetzt vielleicht noch schlimmer? Oder wie wirst du wohl in 5 Jahren drüber denken? Aber für die vielen täglichen Aufreger sind solche Fragen ein guter Weg zu mehr Gelassenheit. Sie müssen auch nicht bei jeder Situation alle Fragen durchgehen. Oft hat man eine, die einem am besten hilft, Situationen anders zu bewerten, und die nutzen Sie dann einfach für sich. Hier nochmal kurz eine Übersicht der Fragen, die Ihnen weiterhelfen können. Was denke ich mit zeitlichem Abstand über diese Situation? Habe ich so eine Situation schon einmal bewältigt und wie habe ich das gemacht? Was wäre jetzt noch schlimmer? Was würde ich jemand anderem in dieser Situation raten? Was würde mir jemand raten, den ich für sehr weise oder kreativ halte? Welche Chance liegt für mich in dieser Situation? Und was kann ich aus dieser Situation lernen? Ihr Augenmerk sollten Sie darüber hinaus auch auf Ihre Sprache lenken. Sind Sie ein Katastrophensprecher? Sagen Sie häufiger Sätze wie, oh, das war mega hektisch, ein katastrophaler Tag oder das war ein furchtbares Desaster. Dann sollten Sie unbedingt versuchen, das zu ändern. Denn Katastrophensprecher sind auch Katastrophendenker und das macht Stress. Und beobachten Sie sich mal, wie oft Sie sagen, ich muss. Wir müssen alle immer so furchtbar viel. Zur Arbeit, zum Sport, den Rasen mähen, zu einem Geburtstag, unbedingt das Fußballspiel sehen, an alles denken, noch einkaufen, den Keller aufräumen oder bei der Mutter anrufen. Doch immer wenn wir sagen, ich muss, dann klingt das, als hätte uns das jemand befohlen. Wir machen uns damit selber klein und stellen uns als Opfer dar. Wir müssen das ja tun. Wenn wir es dann nicht machen, zum Beispiel doch nicht zum Sport gehen, dann fühlen wir uns auch noch schlecht. Viel besser und selbstbestimmter ist es, wenn wir folgende Formulierung nutzen. Ich will, ich werde, ich möchte, ich habe heute vor, ich plane, ich habe mich entschieden und ich freue mich auf. Gehen Sie diese Sätze mal in Gedanken durch. Merken Sie, wie sich das Gefühl verändert? Natürlich wird der Sport dadurch nicht weniger anstrengend und das Kelleraufräumen nicht zur reinen Spaßveranstaltung, aber das Verhältnis zur Aufgabe ändert sich ganz extrem. Ich entscheide und handle damit selbstbestimmt. Und ich kann mich auch ganz selbstbestimmt gegen eine Aufgabe entscheiden. Auch das ist Gelassenheit. Dem Stress etwas entgegensetzen. Wie bereits erwähnt, ist das Ändern unserer Denkmuster die schwierigste Mission. Aber es gibt ja auch noch den dritten Punkt, das C, an dem wir ansetzen können. Es geht dabei um die Konsequenzen, die der Stress für Sie hat. Wenn Sie also den Auslöser nicht ändern können und Ihre Denkmuster sich weigern, die Richtung zu ändern, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit, etwas gegen die Folgen der Stressbelastung zu tun. Wenn wir uns die gesundheitlichen Auswirkungen von Stress anschauen, dann ist jedem klar, zu viel Stress macht krank. Der Körper geht ständig in die Anspannung, der Herzschlag wird beschleunigt und die Atmung wird flacher. Stresshormone fluten unsere Blutbahnen und alles, was nicht zum Überleben benötigt wird, wird zum Energiesparen heruntergedrosselt, wie zum Beispiel die Verdauung. Um dem etwas entgegenzusetzen, muss Entspannung her. Aber genau daran scheitern viele, denn das Abschalten fällt nicht leicht. Einer der Gründe dafür ist, dass wir gar nicht direkt vom Stress in die Entspannung wechseln sollten. Dazwischen fehlt ein ganz entscheidender Schritt und das ist die Bewegung. Bewegung ist das Einzige, was die Stresshormone im Blut wieder abbaut. Erst danach haben wir überhaupt die Chance, uns wirklich gut zu entspannen. Darum geht es uns auch so gut, wenn wir am Abend noch einen Spaziergang oder etwas Sport gemacht haben. Der Kopf ist danach freier und wir können besser schlafen. Legen wir uns hingegen direkt nach der Arbeit aufs Sofa, fühlen wir uns oft erschöpft und dabei innerlich immer noch unruhig. Natürlich wissen sie alle, dass sie lieber die Treppe statt den Aufzug nehmen sollen. Und nicht jeder hat Spaß daran, einen Marathon zu laufen oder ständig ins Fitnessstudio zu gehen. Mein Tipp lautet darum, suchen Sie sich eine Bewegungsform, die Ihnen Spaß macht. Das kann ein Tanzkurs sein, Schwimmen, eine kleine Radtour nach Feierabend oder eben wirklich der klassische Abendspaziergang. Übrigens kann man hier sehr gut nachvollziehen, warum Hundebesitzern oft mehr Ausgeglichenheit nachgesagt wird. Und dann schauen Sie mal, wo Sie in Ihrem Alltag hier und da ein paar Schritte mehr einbauen können. Ich persönlich mache es seit langem so, dass ich auf dem Supermarktparkplatz einfach weiter hinten parke. Nicht nur, weil ich da mehr Platz habe, sondern eben auch, weil ich dadurch ein paar Schritte mehr mache. Oder manche Wege einfach mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen. Solche Kleinigkeiten ergeben in der Summe eine große Wirkung und es geht Ihnen besser. Testen Sie es selbst. Nach der Bewegung ist dann aber wirklich die Entspannung dran. Doch das bedeutet nicht, dass Sie dazu einfach nur auf dem Sofa liegen und Fernsehen sollen. Gezielte Entspannung ist etwas anderes und das kann man auch messen. Wenn ich jetzt mit Ihnen eine Entspannungsübung machen und Ihre Gehirnströme mit einem EEG-Gerät messen würde, dann könnte man anhand Ihrer Gehirnströme genau ablesen, ob Sie hellwach, eingeschlafen oder in einem tiefen Entspannungszustand sind. Zwischen Fernsehen, Schlafen und gezielter Entspannung gibt es also Unterschiede. Und das ist der Grund, warum der Fernsehabend zwar angenehm, aber nicht wirklich förderlich für die wirkliche Entspannung ist. Gezielte Entspannung hat dafür aber auch tiefgehende Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Im Grunde wird alles, was der Stress in Aufruhr gebracht hat, wieder harmonisiert. Der Blutdruck normalisiert sich, die Muskeln entspannen sich, die Verdauung läuft wieder optimal, der Cortisolspiegel sinkt, Sie sind wieder leistungsfähiger und kreativer und Sie schlafen besser. Die Alpha-Wellen in Ihrem Gehirn werden aktiver, was bedeutet, dass Sie weniger ängstlich sind und besser lernen können als im gestressten Zustand. Sie bleiben ruhiger, gehen nicht so schnell an die Decke und sind insgesamt belastbarer. Das alles macht Sie zufriedener und gelassener, also ein echter Gewinn für Ihre Lebensqualität. Vermutlich möchten Sie nun endlich wissen, wie Sie sich gezielt entspannen können. Dafür gibt es viele verschiedene Techniken, vom autogenen Training über Yoga und Qigong bis hin zu Tai Chi und der progressiven Muskelentspannung ist für jeden etwas Passendes dabei. Mein Tipp, machen Sie sich auf den Weg und probieren Sie die Angebote aus. In vielen Volkshochschulen und Fitnessstudios werden verschiedene Kurse für diese Methoden angeboten. In den meisten Fällen ist auch eine kostenfreie Schnupperstunde möglich. Nutzen Sie das! Viele nutzen auch verschiedene Techniken und setzen sie je nach Situation ein. Die eine Methode zum Einschlafen, die andere im akuten Stress und die dritte vielleicht beim Relaxen in der Freizeit. Wichtig ist einfach nur, dass Sie überhaupt einen Weg finden, um sich gezielt zu entspannen. Meine absoluten Favoriten sind das autogene Training und die progressive Muskelentspannung, weil beide unglaublich effektiv und dabei sehr alltagstauglich sind. Und genau das ist für mich der entscheidende Faktor. Ich habe beide Methoden viele Jahre in Kursen unterrichtet und habe immer wieder festgestellt, wie wichtig es ist, dass eine Technik mitten im Alltag genutzt werden kann. So berichtete mir eine Kursteilnehmerin, dass sie es total albern fand, als ich im Kurs sagte, dass man die Übung im Ernstfall auch mal auf der Toilette machen kann, wenn es gerade keinen anderen ungestörten Ort gibt. Dann aber war sie in einem Meeting und es ging hoch her. Irgendwann wurde es ihr zu viel, sie spürte, wie sie nervös wurde und total unter Stress stand. Sie ging dann zur Toilette, setzte sich auf den Toilettendeckel und machte 2 Minuten lang ihre Übungen. Tatsächlich ging es ihr direkt besser und sie konnte im Meeting ab da gelassener bleiben. Schauen Sie also für sich, welche Methode oder welche Übung Sie gut in Ihren Alltag einbauen können, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können. Denn wenn Sie immer erst eine Matte, spezielle Musik und eine halbe Stunde Zeit brauchen, werden Sie die Übung sowieso nicht machen. Denn wer hat schon so viel Zeit? Sofortmaßnahmen für mehr Gelassenheit. Ich kann Ihnen nur noch seitenweise die Vorzüge der verschiedenen Entspannungsmethoden erläutern und versuchen, Sie zum Besuch eines Kurses zu motivieren. Aber ich weiß, dass im vollgepackten Alltag mit den vielen Terminen oft einfach die Zeit dafür fehlt. Damit Sie aber dennoch etwas gegen Stress und für mehr Gelassenheit tun können, habe ich für Sie 3 Sofortmaßnahmen zusammengestellt. Erstens, atmen Sie den Stress einfach weg. Sie tun es seit Ihrer Geburt. Atmen. Das Gute daran ist, dass es ganz von allein geschieht. Sie müssen sich nicht immer wieder daran erinnern. Nein, sie atmen einfach. Sicher haben Sie schon davon gehört, dass Sie auf eine bestimmte Art und Weise atmen sollen. Tief in den Bauch, in einem bestimmten Rhythmus. Doch das ist für die Entspannung erstmal total egal. Sie müssen einfach nur Ihre Aufmerksamkeit für ein paar Minuten auf die Atmung lenken. Wenn Sie sich nun also ganz auf die Atmung konzentrieren, dann ist das etwas, was nicht notwendig wäre, denn Ihr Körper bekommt das sehr gut alleine hin. Und das gibt Ihrem Gehirn das Signal: Hör mal, es ist hier dermaßen wenig los, dass ich mich vor lauter Langeweile sogar auf die Atmung konzentrieren kann. Im Klartext: keine Lebensgefahr, also Entspannung. Das ist der ganze Trick an dieser Übung. Wie Sie sich auf die Atmung konzentrieren, das liegt ganz bei Ihnen. Sie können die Atemzüge zählen oder bei jedem Einatmen das Wort ein und bei jedem Ausatmen das Wort ausdenken. Wichtig ist nur, dass die Konzentration ganz auf die Atmung gerichtet ist. Zweitens, dem Stress die Zunge zeigen. Wenn Sie gestresst sind, sind Kiefer, Nacken und Schultern die drei Bereiche, die als erstes in die Anspannung gehen. Auch Ihre Zunge ist daran beteiligt. Beobachten Sie sich mal. Wo befindet sich jetzt gerade Ihre Zunge? Eher direkt oben unter dem Gaumen oder liegt sie einfach locker in Ihrem Mund? Je angespannter wir sind, desto mehr pressen wir die Zunge nämlich gegen den Gaumen. Doch im Normalfall darf die Zunge ganz locker im Mund liegen. Keine Angst, Ihr Unterkiefer muss dazu nicht runterhängen. Probieren Sie es einfach mal aus. Zunge oben unter den Gaumen drücken und dann mal ganz locker im geschlossenen Mund liegen lassen. Spüren Sie einen Unterschied? Wenn Sie also im Stress sind, achten Sie auf Ihre Zunge. Lassen Sie sie immer wieder bewusst locker. Damit Sie auch immer wieder dran denken, kann eine Notiz oder ein Hinweis auf dem Handy eine gute Hilfe sein. Drittens, wer schreibt, der bleibt gelassen. Der Tag war einfach nicht Ihrer oder ein Problem lässt Sie einfach nicht los? Dann nutzen Sie die Kraft des Schreibens. Wissenschaftliche Studien belegen, dass das Aufschreiben stressender Situationen die Stresssymptome reduziert. Durch das Schreiben bekommen Sie mehr Distanz zu dem, was Sie beschäftigt. Sie schreiben sich alles von der Seele und das Schöne daran, Sie haben recht. Wenn Sie Ihren Freunden von Ihrem Problem erzählen, dann spielen die das, wenn auch mit guter Absicht, oft herunter oder zeigen uns, dass wir gerade überreagiert haben. Das macht uns dann noch wütender. Wenn wir aber alles einfach nur aufschreiben, dann widerspricht uns niemand und wir können den Frust so richtig gut loswerden. Und wenn wir etwas schwarz auf weiß vor uns sehen, dann fällt es viel leichter, eine Lösung zu finden. Manchmal ist es gut, nach dem Schreiben eine Nacht darüber zu schlafen und dann noch einmal draufzuschauen. Oft relativiert sich das Ganze dann schon durch den zeitlichen Abstand und Sie spüren wieder mehr innere Ruhe und Gelassenheit. Erfolgsfaktor Gelassenheit, das Fazit. Egal was Ihr Ziel ist, auf dem Weg dahin ist Gelassenheit ein wichtiger Faktor. Nicht nur, um schneller erfolgreich zu werden, sondern auch, um den Weg dorthin und den Erfolg an sich viel mehr genießen zu können. Mehr Lebenszufriedenheit ist der größte Gewinn, wenn Sie mehr Gelassenheit haben. Hier die 5 wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst. Sehen Sie Stress als Ihren Freund, der Sie beschützt und Sie Herausforderungen meistern lässt, aber weisen Sie ihn auch in seine Schranken, wenn es zu viel wird. Achten Sie auf eine gute Balance in Ihrem Leben. Stress und Entspannung sollten sich die Waage halten. Passen Sie gut auf sich auf. Sorgen Sie für genügend Stressabbau durch Bewegung und denken Sie daran, es müssen keine sportlichen Höchstleistungen sein. Ein Spaziergang am Abend tut es auch. Finden Sie eine Entspannungsmethode, die gut in Ihr Leben passt und nutzen Sie diese, wann immer es Ihnen gut tut. Nutzen Sie Sofortmaßnahmen im Alltag, die Ihnen schnell und einfach dabei helfen, wieder ruhiger und gelassener zu werden. Auf Ihrem Weg zum Erfolg wünsche ich Ihnen gerade so viel Stress, wie Ihnen gut tut und so viel Gelassenheit, wie Sie sich wünschen. Vor allem aber ganz viel Freude und Zufriedenheit. Das wünsche ich Ihnen wirklich von Herzen. Ihre Nina Herrmann.